Euer Herz lasse sich nicht ängstigen, trauet auf Gott, trauet auf mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen, hätte ich euch, wenn dem nicht so wäre, gesagt, dass ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten? Und wenn ich hingegangen bin und euch die Stätte bereitet habe, komme ich wieder und werde euch mitnehmen zu mir, damit wo ich bin, auch ihr seid. Und wohin ich gehe, ihr wisset den Weg. Sagt Thomas zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst, wie sollen wir den Weg wissen? Sagt zu ihm Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, würdet ihr auch meinen Vater kennen, so erkennet ihn von nun an, ihr habt ihn ja gesehen. Sagt Philippus zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, so sind wir zufrieden. Sagt Jesus zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch, und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Der mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie magst du sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch spreche, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater, der in mir wohnt, wirkt seine Werke. Glaubet mir, dass ich im Vater und der Vater in mir. Wo nicht, so glaubet eben um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird selbst auch Werke tun, wie ich sie tue. Ja, er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe hin zum Vater, und was ihr dann bitten werdet in meinem Namen, das werde ich bewirken, damit der Vater im Sohne verherrlicht werde, sobald ihr mich um etwas bitten werdet, werde ich es bewirken. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten, dann werde ich den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Fürsprecher geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht schaut und erkennt. Ihr erkennt ihn, denn bei euch wohnt er und in euch wird er sein. Ich will euch nicht weisen lassen, ich komme zu euch. Noch um ein kleines und die Welt schaut mich nicht mehr, ihr aber schauet mich, denn ich lebe und ihr werdet leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich im Vater und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und werde ihm erscheinen. Sagt zu ihm Judas, nicht der Iskariote, Herr, was ist der Grund, dass du uns erscheinen willst und der Welt nicht? Antwortete Jesus und sagte zu ihm, wenn einer mich liebt, wird er mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen, und Wohnung bei ihm machen. Der mich nicht liebt, hält meine Worte nicht, und doch ist das Wort, das ihr hört, nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, in der Zeit meines Weilens bei euch. Der Fürsprecher aber, der Heilige Geist, den der Vater auf meinen Namen senden wird, der wird euch über alles unterrichten und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht Gaben, wie sie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz lasse sich nicht ängstigen, es verzage nicht. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin, und ich komme zu euch. Wenn ihr mich liebtet, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, weil der Vater größer ist als ich. Und nun habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubet, wenn es geschieht. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Herrscher der Welt. Zwar hat er kein Recht an mich, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und nach dem Auftrag, den mir mein Vater gegeben, handle. Steht auf, lasset uns fort von hier gehen.